Erster David baute Häuser in seiner Stadt. Er machte einen Platz für die Lade Gottes bereit. Zweiter David sagte, nur die Leviten dürfen die Lade Gottes tragen. Gott hat sie gewählt. Dritter David rief alle Israeliten nach Jerusalem. Sie sollten die Lade Gottes holen. Vierter David versammelte die Priester und die Leviten. Fünfter von der Familie Kahat kam Uriel mit 120 Verwandten. Sechster von der Familie Merari kam Asaja mit 220 Verwandten. Siebter von der Familie Gersom kam Joel mit 130 Verwandten. Achter von der Familie Elisaphan kam Semaja mit 200 Verwandten. Neunter von der Familie Hebron kam Eliel mit 80 Verwandten. Zehnter von der Familie Usiel kam Aminadab mit 112 Verwandten. Elfter David rief die Priester Zadok und Abjatar. Er rief auch sechs Anführer der Leviten. Zwölfter er sagte, ihr seid die Chefs. Macht euch bereit für den Herrn. Dreizehnter zuerst wart ihr nicht dabei. Wir haben Gottes Regeln nicht beachtet. Deshalb bestrafte Gott uns. Vierzehnter die Priester und Leviten machten sich bereit für die Lade Gottes. Fünfzehnter die Leviten trugen die Lade auf ihren Schultern. Sie nutzten Stangen wie Mose es befahl. 16. David befahl den Leviten, singt laute Lieder. Benutzt Harfen, Zithern und Zimbeln. 17. Die Leviten wählten Heman, Asaf und Isen für die Musik aus. 18. Sachaja, Jasiel und andere halfen ihnen. Sie waren Wächter an den Toren. 19. Die Sänger Heman, Asaf und Isen spielten laute Zimbeln aus Bronze. 20. Sachaja, Asiel und Jehiel spielten Harfen mit hohen Tönen. 21. Matitja, Mikneja und Obededom spielten Zithern für den Takt. 22. Kenania war der Anführer beim Tragen. Er konnte das sehr gut. 23. Berechja und Elkana waren Wächter bei der Lade. 24. Die Priester bliesen Trompeten vor der Lade Gottes. Andere Männer passten auf. 25. David und die Anführer holten die Lade. Alle waren sehr glücklich. 26. Gott half den Leviten beim Tragen der Lade. Sie opferten 7 Stiere und 7 Widder. 27. David trug ein Gewand aus feinem Leinen. Auch die Sänger trugen Leinen. 28. Ganz Israel feierte laut. Sie spielten Trompeten, Zimbeln, Harfen und Zithern. 29. Michal sah David aus dem Fenster. Er tanzte und sprang. Sie fand das nicht gut.